Der Terror kam zur rechten Zeit, die Gesetze lagen längst parat. Statt Freiheit ist jetzt Sicherheit im Überwachungsstaat. Und aus ihr kleinen Querulanten wird ein Terrorist gemacht. Dein Geheimflug nach Camp Delta, der geht schon heute nach. Kein Hahn wird mehr nachgekriegt, du verschwindest einfach so. Doch keine Angst, wir werden uns wiedersehen. Guantanamo, Guantanamo, in Guantanamo, in Guantanamo. Und die Welt hält brav das Maul, wo sind die Friedensdemonstranten? Die früher für jeden Scheiß auf die Straße rannten. Zivilcourage, Fehlanzeige, keiner mehr, ein Herz im Leib. Sagt nicht, man hätte euch nicht gewarnt, überall ist Amokreis. Die Menschenrechtserklärung liegt zerrissen auf dem Klo. Die brauchst du ja jetzt auch nicht mehr. In Guantanamo, Guantanamo, in Guantanamo, in Guantanamo. Richtig los, neue Technik eingeführt. Überwachung lückenlos, Superhunde aufgespürt. Sauberwurf innere Sicherheit, der Ernstfall wird geprobt. Die Truppen stehen schon bereit, fand das Prekariat getobt. Dann hockst du in deiner Zelle wie ein Tier im Zoo. Willkommen, schöne neue Welt, willkommen in Guantanamo.